Ihr Gesicht entspannte sich, und plötzlich stand ein entzückendes Lächeln auf ihren Lippen, während die Augen noch einen Augenblick starr und gebannt blieben. Oh, jetzt habe ich aber einen riesen Hunger. Was sie gesagt hatte, klang mir überzeugend und schicksalhaft. Ich nahm es an und wehrte mich nicht dagegen. Und doch lag alles, trotz des Ernstes, mit dem sie gesprochen hatte, für mich unter einer Schicht von Unwirklichkeit und Unwirksamkeit. Dennoch konnte ich nicht mit der gleichen seiltänzerischen Leichtigkeit wie Hermine den Sprung ins Wahrscheinliche und Wirkliche zurücktun. Also, ich werde dich einmal töten? Natürlich. Aber jetzt genug davon. Ich? Hast du denn keinen Appetit? Ich glaube, du musst alles erst lernen, was bei anderen Menschen selbstverständlich ist. Sogar die Freude am Essen. Also, schau mal hier, Kleiner. Das ist ein Entenbeinchen. Und wenn man das helle, hübsche Fleisch vom Knochen löst, dann ist das ein Fest. Und es muss einem dabei gerade so appetitlich und dankbar ums Herz sein, wie einem Verliebten, wenn er seinem Mädchen zum ersten Mal aus der Jacke hilft. Hast du verstanden? Nicht? Du bist ein Schaf. Pass auf, ich gebe dir ein Stück davon. Aber ich habe doch genug. Keine Widerrede, mach den Mund auf. Oh, was für ein Scheusal du bist. Da schielt er doch, weiß Gott, erst zu den anderen Leuten hinüber, ob sie es auch nicht sehen, wenn er einen Bissen von meiner Gabel kriegt. Sei unbesorgt, du verlorener Bürgersohn. Ich werde dir keine Schande machen. Aber wenn du zu deinem Vergnügen erst die Erlaubnis anderer Leute brauchst, dann bist du wirklich ein armer Tropf. Immer unwirklicher schien mir die vorige Szene. Immer unglaublicher, dass diese Augen noch vor Minuten so ernst und schicksalsschwer geblickt hatten. Jetzt aß sie. Und das Entenbein und der Salat, die Torte und der Likör wurden ernst genommen, wurden zum Gegenstand von Freude und Urteil, von Gespräch und Fantasie. Diese Frau, die mich so vollkommen durchschaut hatte und die mehr über das Leben zu wissen schien als alle Weisen, betrieb das kleine Lebensspiel des Augenblicks mit einer Kunst, die mich ohne weiteres zu ihrem Schüler machte. Hermine, ich muss dir etwas erzählen. Mir ist neulich etwas sehr Seltsames begegnet. Ein Unbekannter hat mir ein kleines, gedrucktes Büchlein gegeben, ein Ding wie ein Jahrmarktsheft. Und darin stand meine ganze Geschichte und alles, was mich angeht, genau beschrieben. Ist das nicht merkwürdig? Wie heißt denn das Büchlein? Es heißt Traktat vom Steppenwolf. Steppenwolf ist großartig. Und der Steppenwolf sollst du sein? Ja, ich bin es. Ich bin einer, der halb ein Mensch ist und halb ein Wolf. Oder der sich das einbildet. Natürlich ist es eine Einbildung von dir. Oder, wenn du willst, ein poetischer Einfall. Aber es hat etwas. Heute bist du kein Wolf. Aber vor ein paar Tagen, wie du da in den Saal hereinkamst, wie vom Mond gefallen, da warst du schon so ein Stück Bestie. Und gerade das hat mir gefallen. Meistens sind Tiere traurig. Und wenn ein Mensch sehr traurig ist, weil er vielleicht einmal für einen kurzen Moment spürt, wie alles ist, das ganze Leben, dann sieht er immer ein wenig einem Tier ähnlich. Er sieht traurig aus, aber richtiger und schöner als sonst. Und so hast du ausgesehen, Steppenwolf, als ich dich zuerst gesehen habe. Und was denkst du über das Buch, in dem ich beschrieben werde? Ach, weißt du, ich mag nicht immer denken. Wir reden ein andermal davon. Du kannst es mir ja einmal zu lesen geben. Trinken wir noch einen Kaffee? Natürlich, wie unaufmerksam von mir. Entschuldige. Oh, jetzt hab ich's. Was denn? Das mit dem Foxtrott. Ich musste die ganze Zeit daran denken. Sag, hast du ein Zimmer, in dem wir beide hier und da eine Stunde tanzen könnten? Es kann klein sein, das macht nichts. Bloß darf nicht gerade einer unter dir wohnen, der raufkommt und Skandal macht, wenn es über ihm ein bisschen wackelt. Das wäre wohl nicht das Problem. Ja, das ist die Idee. Dann kannst du zu Hause tanzen lernen. Ich dachte, man braucht auch Musik dazu. Natürlich braucht man. Also pass auf, die Musik wirst du dir kaufen. Ein Grammophon und ein paar Platten. Grammophon? Ja, das kostet höchstens so viel wie ein Tanzkurs bei einer Lehrerin. Die Lehrerin sparst du, die bin ich. Dann haben wir Musik, so oft wir wollen. Und das Grammophon bleibt uns obendrein. Ich weiß nicht. Die Vorstellung, dass in meinem Studierstübchen mit den Büchern, neben Novalis und Jean-Paul, nun so ein mir keineswegs sympathischer Apparat stehen und amerikanische Schlagermusik erklingen sollte, erschreckte mich. Auch gegen das Tanzen hatte ich vieles einzuwenden. So gelegentlich, hatte ich gedacht, könnte man es ja einmal probieren, aber nun so Schlag auf Schlag? Das war eigentlich mehr, als ein Mensch von mir verlangen konnte. Aber es war ja nicht ein Mensch, der es verlangte. Es war Hermine. Und sie hatte zu befehlen. Also gehorchte ich. Natürlich gehorchte ich.